Die Einstellung des Einflusses. Wie können wir die Gewohnheit entwickeln, unserem inneren Drang zu folgen, etwas Wichtiges zu bewirken, unseren Einfluss auf jene Menschen und Sachen auszudehnen, die uns besonders am Herzen liegen? Sie beginnt mit einer Mentalität oder Einstellung, einer Wahl, einer Entscheidung, die Stimme des Einflusses zu benutzen. Wenn ich die Prinzipien lehre, über die ich in diesem Buch spreche, bin ich den ganzen Tag über für private Fragen oder Fragen aus dem Publikum offen. Unweigerlich hebt dann jemand die Hand und sagt: Dr. Covey, diese Prinzipien sind großartig. Ich glaube an sie. Und ich will nach ihnen leben. Aber sie haben keine Vorstellung davon, wie es ist, in einem Unternehmen wie meinem zu arbeiten. Wenn sie so einen Chef hätten, würden Sie verstehen, dass es mir völlig unmöglich ist, das umzusetzen, worüber Sie sprechen. Was kann ich da machen? Es ist offensichtlich, was die Leute denken. Sie sehen nur zwei Alternativen. Mein Chef ist ein Idiot und er wird sich nie ändern. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu kündigen. Das kann ich mir aber nicht leisten. Oder mein Bestes zu tun und einfach damit zu leben. Wenn ich erläutere, wie die Prinzipien sich auf die Ehe und die Familie auswirken, kommen Frauen zu mir und sagen etwas ganz Ähnliches über ihre Männer und Männer sagen das Gleiche über ihre Frauen. Wenn Sie wüssten, wie mein Mann ist, würden Sie verstehen, was ich meine. Das kann nie und nimmer funktionieren. Wieder nur zwei Alternativen: gehen oder es aushalten, solange man kann. Es ist so leicht für die Leute zu denken und zu fühlen, ich bin ein Opfer. Ich habe alles versucht, es gibt nichts, was ich noch tun könnte. Ich stecke fest. Sie sind frustriert und fühlen sich elend. Doch sie sehen keine andere Möglichkeit. Wer sich als Opfer fühlt, gibt seine Zukunft her. Meine Antwort ist gewöhnlich ein kleiner Schock für Sie. Manche sind zunächst sogar gekränkt. Das kann ich daran sehen, dass ihre Augen sich weiten. Meine Antwort lautet: Immer wenn wir denken, dass das Problem da draußen liegt, ist genau dieser Gedanke das Problem. Sie wollen also sagen, es ist mein Problem? Erwidern manche. Was ich zu sagen versuche ist: Immer wenn Sie Ihr emotionales Leben auf den Schwächen eines anderen Menschen aufbauen, treten Sie Ihre emotionale Freiheit an diesen Menschen ab und geben ihm die Erlaubnis, Ihnen Ihr Leben weiter zu verderben. Ihre Vergangenheit nimmt Ihre Zukunft als Geisel. Das ist ganz offensichtlich ein Beziehungsproblem. Solange die Leute aber ihre innere Stimme nicht gefunden haben, können sie keinesfalls die Reife, Sicherheit und Charakterstärke erlangen, die prinzipienzentrierte Lösung bei ihrem idiotischen Chef anzuwenden. Vielleicht besitzen sie sogar die nötige innere Stärke, haben aber noch nicht die Fähigkeiten entwickelt, die aus Geduld und beharrlicher Übung erwachsen. Die Interaktion während meiner Vorträge ist gewöhnlich sehr ernüchternd für die Leute. Doch irgendwann gelangen wir an den Punkt, wo sie erkennen, dass sie keine Opfer sind, dass sie ihre Reaktion auf das Verhalten des anderen wählen können. Unsere Gesellschaft erzeugt und unterstützt eine Mentalität der Opferhaltung und der Schuldzuweisungen. Doch es steht in Ihrer und meiner Macht, unsere Geburtsgeschenke zu benutzen, um selbst die kreative Kraft in unserem Leben zu werden und uns für eine Vorgehensweise zu entscheiden, durch die unser Einfluss wächst. Wir können unseren eigenen Chef führen.